weiß im Schnee, eine Perle im Sand, wie ein Schwan auf einem See. Du standst da, sahst mich an, und wir wussten, was begann. Das Geschenk für zwei Menschen, das uns Gott nur geben kann. Du standst da, sahst mich an, und wir wussten, was begann. Das Geschenk für zwei Menschen, das uns Gott nur geben kann. Wie ein Bild, das man sieht und nach Jahren erst versteht. Wie ein sonniger Weg, den man nie zu Ende geht. Deine Art und dein Stil, dein Charakter, dein Gefühl. Sie sind so, dass ich mit dir nun gemeinsam leben will. Deine Art und dein Stil, dein Charakter, dein Gefühl. Sie sind so, dass ich mit dir nun gemeinsam leben will. Hervorgebracht. Du hörst zu, nimmst dir Zeit, dein Verstehen trägt mich weit. Voller Staunen sehen wir das Wachstum unserer Zweisamkeit. Du hörst zu, nimmst dir Zeit, dein Verstehen trägt mich weit. Voller Staunen sehen wir das Wachstum unserer Zweisamkeit.